Gedanken sind bei dir. Du bist die Wärme, die dich spürt. Was wie ein Leben ohne dich. Ist, als wär ich neu geboren. Und neben dir ist heute wahr. Bei dir, da fühl ich mich geboren. Sag, was hast du denn nun aus mir gemacht? Du bist der Sonnenschein für mich. Meine Gedanken sind bei dir. Du bist die Wärme, die dich spürt. Was wäre ein Leben ohne dich gewesen? Wohin auch immer ich es gehe, ich seh nur dich und dein Gesicht. Ich spüre dich in meiner Nähe, so wie ein Sonnenstrahl hier ringsumher. Du bist der Sonnenstrahl für mich. Meine Gedanken sind bei dir. Du bist die Wärme, die dich spürt. Was wär ein Leben ohne dich?